Hasspiraten transportieren. Sie sagen, dass ich so verdorben bin, ist traurig. Und sobald etwas nicht stimmt, zeigen alle Finger auf mich. Sie halten mich schon für das Böse in Person. Sie sagen, Mama hat ihren Sohn nicht gut erzogen. Er nimmt Drogen und hört nicht zu, wenn man was sagt. Sie würden mich am liebsten umsiedeln in den anderen Staat. Ihr gebt mir keine Chancen, ich muss gucken, wo ich bleibe. Wenn ich keine Schuhe hab, dann geh ich los und hol mir deine. Wenn du zu nem Penner gehst und sagst, du hast nur große Scheine, ist doch klar, dass der neidisch wird und dich vergrotet meine. Wir Straßenjungs kämpfen nur ums Überleben. Wir haben sich anders gelernt, einfach nehmen, wenn sie es nicht geben. Ich bin kein Gangster, kein Killer und kein Dieb. Nur ein Junge von der Straße, es wird Zeit, dass du es einziehst. Ich bin kein Gangster, kein Killer, ich bin kein Dieb. Ich bin nicht gut und böse, ich bin nur ein Junge von der Straße. Straße, Straße. Ich bin kein Gangster, kein Killer, ich bin kein Dieb, ich bin nicht gut und böse, ich bin nur ein Junge von der Straße, Straße, Straße, Straße, Straße. Sieh es ein, nein, ich bin kein Gangster. Echte Gangster lassen nie einen leisen Tod. Sieh es ein, nein, ich bin kein Gangster. Echte Gangster haben kiloweise Koks. Sieh es ein, nein, ich bin kein Gangster. Echte Gangster haben ein Freundlichseinverbot. Sieh es ein, nein, ich bin kein Gangster. Nein, ich bin kein Gangster. Nein, ich bin kein Gangster. Straßenjunge und kein Gangster. Ich bin kein Gangster. Straßenjunge und kein Gangster. Alle tot.